so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Stehst du noch am Rande? Reih dich ein in unsere Bande. Wenn wir dann im Trist marschieren, gar nichts, nichts kann dir passieren. Hand in Hand, nie mehr allein. Hand in Hand, kein Blick zurück. Komm, wir schließen unsere Reihen. Marschieren im Gleichschritt gegen Glück. Komm mit. Reih dich ein. Komm mit. Im Gleichschritt. Komm mit. Reih dich ein. Und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Werde Mitglied, trete ein, jeder darf es sein. Hey!